Lektion 20. Karneval. Eine amerikanische Touristin reist durch Deutschland und die Schweiz zur Fastnachtszeit. Sie lernt in Basel einen Fotografen kennen. Was hat sie denn im Februar nach Europa verschlagen, wo es doch überall so kalt ist? Ich interessiere mich für Karneval und Kostüme. Letztes Jahr war ich in Venedig, das Jahr davor in Rio. Haben Sie denn dieses Jahr auch die Basler Fastnacht mitgemacht? Tja, ich war hier und in Bern und davor war ich noch in Köln und in Mainz. Es war toll. Wo hat es Ihnen am besten gefallen? Überall ist es so anders. In Mainz und Köln war es, als wären die Leute auf einmal verrückt geworden. Ja, das ist schon phänomenal. Das ganze Jahr über gehen die Menschen zur Arbeit, sind pflicht- und verantwortungsbewusst und dann plötzlich im Februar sind sie wie ausgewechselt. Für viele ist das die einzige Möglichkeit, aus sich herauszugehen. Ich habe gestaunt, dass der Schweizer Karneval so traditionsreich ist. Es scheint, als wäre der Brauch hier noch genau so, wie er ursprünglich einmal war. Ja, das stimmt schon. Das liegt daran, dass die Schweiz über die Jahrhunderte unabhängig war und ihre Volksbräuche der Tradition wegen so erhalten hat. Ging es nicht immer darum, böse Geister zu verjagen? Nicht immer. Es gibt auch einige Bräuche, die den Winter verabschieden und den Frühling begrüßen. Wie zum Beispiel das Verbrennen des Strohmannes in Zürich oder das Glockenläuten am 1. März im Engadin. Das sogenannte Schalandermarz. Wir haben das Mardi Gras in New Orleans und das war's dann auch schon. Ansonsten gibt es nur noch Halloween. Hätten Sie Interesse daran, sich ein paar meiner Fotos von der Basler Fastnacht bei mir anzuschauen? Ja, gerne. Wo haben Sie die denn? In meinem Studio. Das ist gar nicht weit. Für Ihre Fotos verzichte ich sogar auf meinen morgendlichen Spaziergang. Bei Guido Berger zu Hause. So, da sind wir schon. Ich mache uns erst einmal einen Kaffee. Da hängen ja schon die Fotos. Die Masken sind wirklich wunderschön. Aber warum sind alle als Hexen verkleidet? Wären Sie nicht auch gerne einmal in Ihrem Leben eine Hexe, die auf Ihrem Besen davonreitet? Naja, so tun als ob wäre schon lustig. Da läuft ja direkt ein Strohmann umher. Und hier, das Bild von den bemalten Kindergesichtern ist aber schön. Setzen Sie sich. Hier, schauen Sie mal in diese Mappe. Die Sammlung enthält nur Porträts. Sie gehören ja wirklich zu den besten Fotografen, die ich je gesehen habe. Danke. Es kommt darauf an, mit wem man mich vergleicht. Sie müssten doch eigentlich gut zu tun haben. Naja, glücklicherweise mache ich schon des Öfteren eine Serie für große Zeitschriften. Diese Fastnachtsserie wird nächsten Monat in Italien und Frankreich erscheinen. Ich bin von Ihrer Arbeit wirklich sehr beeindruckt. Ich überlege gerade, ob ich die nächsten Tage noch nach Biel fahre. Ich muss mich aber erst erkundigen, ob der Tourismusverband noch Interesse an den Bildern hat. Hätten Sie nicht Lust mitzukommen? Vielen Dank für die Einladung, aber ich fliege zurück. Wann denn? Morgen schon. Ah, wie schade. Kann ich Sie zum Flughafen bringen? Das ist nett von Ihnen, aber das brauchen Sie nicht. Ich habe eine Taxe bestellt. Na, dann muss ich Ihnen wohl mein Geschenk jetzt schon geben. Drehen Sie sich mal um und schließen Sie die Augen. Wie spannend! Warum um Himmels Willen bekomme ich denn jetzt auch noch ein Geschenk? Das habe ich doch gar nicht verdient. Fürchten Sie sich vor Geistern? Nein. Darf ich mich jetzt umdrehen? Als Mary sich umdreht, sieht sie, dass Guido Berger eine Hexenmaske trägt. Er lacht und reicht sie ihr. Hier, die ist für Sie. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder nach Basel. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Was hat sie denn im Februar nach Europa verschlagen, wo es doch überall so kalt ist? Ich interessiere mich für Karneval und Kostüme. Letztes Jahr war ich in Venedig, das Jahr davor in Rio. Haben Sie denn dieses Jahr auch die Basler Fastnacht mitgemacht? Tja, ich war hier und in Bern und davor war ich noch in Köln und in Mainz. Es war toll. Wo hat es Ihnen am besten gefallen? Überall ist es so anders. In Mainz und Köln war es, als wären die Leute auf einmal verrückt geworden. Ja, das ist schon phänomenal.